Thank you. nichts gegessen, nichts gesang und klopfe Steine fürs Vaterland, fürs Vaterland. Es wohnt ein kleines Vöglein auf grünem Baum im grünen Licht. Das ist die schöne Nachtigall, das Vöglein. Es weiß es nicht. Heute nicht, ich will dich wehren, so viel ich kann, aber's nehmen's nehmen, aber's nehmen steht mir nicht an. Glaube, glaube, glaube nur fest, dass dich mein Traum beständig, niemals abwendig will ich treu sein. Aber gebunden, das geh ich nicht ein. Hoffe, hoffe, hoffe, mein Kind, dass meine Ach, was Kummer, Qual und Schmerzen. Es liegt mir was auf meinem Herzen. Und ich trau es nicht zu sagen, mich bei jemand zu beklagen, da ich doch Stille muss ich's in mich schließen. Darf kein Wörtchen lassen fließen. Muss mich stellen vor den Leuten, als wär ich in Arbeit.